Hier sind die Energieriesen, graben uns hunderte Kilometer durch grüne Wiesen. Tun so, als läge uns am Bürgerwohl, doch hauptsächlich verdienen wir toll. Von Nord nach Süd, durchs ganze Land, werde nicht müde zu behaupten, das sei für alle gut. Denn wir verdienen dabei super gut. Dezentrale Energie, Nachhaltigkeit und Speicher, in jedem Haus oder Ort wollen wir nicht. Manager.